Unser Ding. Clubding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. John Summit lebt quasi den American Dream. DJing, kleine College-Partys, Anstellung als Buchhalter und dann ist er ein absolut ausverkaufter Madison Square Garden in New York geworden. Der Traum eines jeden Musikers. Er hat's geschafft und ist heute bei uns in der Show. Wir starten rein mit Sam Freeman und Use Somebody, allein wegen Use Somebody, dieses Original von Kings of Leon aus 2008, mussten wir das euch in die Show packen. Ist ein bisschen kitschig, aber wir mögen Kitsch und mit einem New Disco Flavor und auch die Vocals von Caleb Followill wurden da richtig schön zur Geltung gebracht. Also total geiles Ding. Direkt danach habe ich für euch Parastella und Pink Electric Shoes in alle Farben Remix. Das ist eine sehr tanzbare Kollabo geworden mit catchy Vocals. Die wird euch richtig gut gefallen. Das Clubding mit Florian hier für euch. In the pink electric shoes, when he's clapping, slapping, bouncing, tapping, hold the girls get loose. Baby got them on their knees with his super fancy heels. Sliding, driving, crazy, jiving, he is moving with an ease. Girls are watching from afar, and no matter where you go, always stepping on a toe. Other boys are jelly, jelly for your pink electric show. Urd Maues und Closer to You aus einer Album-Collaboration mit dem Namen Colors Part 2. Ganz schön viel Vibrant Elektromucke. Sehr cooles Ding. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, ist hier für euch mit Christina Tosio und Makes Me Feel Alive jetzt in eurem Radio. Schöner, zeitloser, energetischer Tech House Cut. Und dann habe ich Matt Juan Brizuela für euch mit Introspective Calm. Der hat einen richtig geilen Breakbeat und die Vocals, die machen richtig Spaß dazu. Das Ganze wird dann durch eine schöne Notenabfolge, ist so ein Keyboard-Effekt abgerundet und wird geil. Jetzt gleich in eurem Radio. Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Clubding. Live Mix. Ihr hört Moderat Kingdom und Spectre, ebenfalls aus der Color Compilation. Moderat Kingdom ist noch ein sehr, sehr, sehr kleiner Underdog in der Szene, hört sich aber absolut vielversprechend an, haben 1300 Follower bei Insta und ich denke, das werden noch viel, viel, viel mehr. Jetzt gleich für euch Arctic mit Stumpers, das ist ebenfalls von der Colors, auch aus Italien, lebt in Modena und ist auch noch ein ganz kleines Ding. Deep Fiction mit Needy Extended Mix, das britische Duo, besteht aus den Künstlern Eldiano und Greg Willow, ist dann zwar jetzt selber nicht neu, die beiden machen schon ein bisschen länger Musik, aber haben dann Anfang des Jahres ihr gemeinsames Alias ins Leben gerufen und wirklich sich in bemerkenswert kurzer Zeit mit ganz vielen Veröffentlichungen gemeldet, zum Beispiel bei Circus oder bei Traded oder Adesso Music. Ist absolut in der Underground Tech House Szene jetzt für euch in eurem Radio im Clubding.

Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. André Salata und Quattro. BPM-mäßig geht das Ding schon ganz schön ab. Super geile Nummer, oder? Dafür habt ihr Piece of Me, Rauschhaus Remix gehört. Der transferiert das Original in eine schöne tanzbare Club-Hymne. Das Original ist definitiv ruhiger. Und Sonicraft mit Dark Skies. Perfekte Hymne für diese melancholische Herbstanfangszeit. Für euch im Club-Ding jetzt gewesen. Jetzt eine Stunde lang in the Mix. Für euch John Summit, der lebt den American Dream. Vom DJen kleine College-Partys, Anstellung als Buchhalter, dann zu einem ausverkauften Madison Square Garden in New York. Absoluter Traum. Und heute kommt der amerikanische DJ und Produzent mit einem exklusiven Mix zu uns ins Clubding in the Mix in den nächsten 60 Minuten. Freue ich mich drauf.

dale, dale, pa'lante que nos vamos a entender. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna off the limo down south? You wanna turn this shit out? That's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. You wanna guess? Is it pretty? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna guess? I could do. I saw him look at me, but then I looked at you. Just grab my hand, he'll understand. Let's dance like 1992. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls. look to you. Just grab my hand, he'll understand. Let's dance like 1992.

Give me